Damit ist wirklich partiell Widerspruchsfreiheit, Einigkeit unter den Fachgelehrten und technische Weltbeherrschung erreichbar. Wenn nur nicht zwischen den Grenzen der Gebiete der Unrat bis zum Himmel wüchse. Linguistic Turn heißt hier also vereinfacht, wir lassen uns nur auf Regelungen unter uns ein. Achten wir streng darauf, dass in der wissenschaftlichen Community zwischen uns sich keine Störung einschleicht. Der Theorie dieser Linguistik nach ist der Weltlauf ein Öffnen und Schließen von Lippen, die ihn dadurch weiterbreiten. In Wirklichkeit gehört dazu unweigerlich die schwere Hand, die sich auf jene ungebärdigen Münder legt, die sich zum Widerspruch öffnen. So finden sich die Hohepriester der Freiheit immer wieder betreten als Verteidiger von Niederschlagung und Unterdrückung wieder. Weiter, alle Rede ist Rede zu jemand über etwas. Die politischen Richtungen, die Luhmann und Habermas folgen, arbeiten alle an dem unmöglichen Unterfangen, das über etwas fachwissenschaftlich den Referenten auf Null zu bringen. Das Miteinander des Redens soll allein übrig bleiben. Sie geraten damit in die alte Falle des Liberalismus. Die Redebedingungen als formale Ausgangspunkte werden zum Ziel. Die Ränder des Sandkastens für brave Diskurskinder zum Festungswall gegen Fundamentalisten, Bolschewiken, Störer aller Art. Die Theorie Luhmanns und seinesgleichen ist im strengen Sinn weniger Theorie als Beschreibung der geläufigen Praxis. Ob Wiedervereinigung, Börse oder NATO-Beitritt, geregelt wird das alles durch einen unerschütterlichen Hinweis darauf, dass doch wir alle sowieso schon dafür sind. Zwangseinigung statt Wahrheitssuche. Benjamin seinerseits radikalisiert von Anfang an das Sprachdenken, indem er allen Seienden zugesteht, dass es zu uns spricht. Alles, was wir sehen, hat, wie man auch sagt, eine Anmutungsqualität. Ich habe 1000 Assoziationen, indem ich es sehe, oder mit denen ich mit ihm umgehe. Am besten sieht man es zum Beispiel gerade an so vollkommen neutralen Dingen wie Computer oder Spielautomaten. Kein einziger ist in der Lage, den als bloßes Ding zu behandeln. Man wütet über ihn, verflucht ihn, reißt ihm die Schnur raus, ist vollkommen verzweifelt. Umgekehrt, die Sprache, die es hat, am Anfang hatte ich immer das Gefühl, dass der Computer merkt, wie blöd ich mich anstelle, und hat mich gar nicht mehr getraut, es weiterzumachen. Oder ein entsprechendes Bild für die ganzen technischen Entwicklungen, wie das Fernsehen auskam, hatten furchtbar viele Leute die Vorstellung, dass der Köpfchen einen Bild aufs Sofa guckt und dauernd fehlt, ob man auch geputzt hat oder ob der Hoffner zu kurz ist und so weiter. Also in diesem Extremform taucht das aus, was ich meine mit alles spricht zu uns. Das ist nun gerade bei Paris in seinem berühmten Passagenwerk angelegt. Alle Dinge der Stadt Paris sprechen zu uns, und zwar so, dass nicht nur die Intentionen derer, die ihre Gebäude errichteten, sich uns mitteilen, sondern auch alle Träume, Kämpfe und Wünsche, die sich an sie geheftet haben, wie bei diesen Berliner Mietskasernen. Politik bedeutet dann zuletzt, diese Sprache hörbar werden zu lassen. Wenn denn Zerstörungswerk Hausmanns die Brände der Kommune folgten, dann war das Sprache. Hier sehen wir, wie die Kommune in Flammen aufgeht, und tatsächlich ist aber das Zerstörungswerk, was die Kommune vollzieht, vorher von den Planungen Hausmanns, den Niederreißungen der alten Städte, da sieht man noch eine Ecke Straßen, vorangegangen. So, das Umgekehrte gilt auch, alles spricht zu uns, aber wir können nicht alles durch bloßes Reden verändern. Es ergibt sich, die bloß sprachliche Rede reicht nicht überall hin und nicht überall aus. Die Rede selbst gelangt an eine Grenze, in der nur noch körperliche Eingriffe, zerstörende oder aufbauende, ihre Stimme erheben, die dann freilich wieder in sprachlicher Fassung in die Erinnerung eingehen. Von daher noch einmal ein Blick auf Benjamins Erinnerung an die Brände der Kommune, die Schüsse auf die Turmuhren. Sie werden nicht gerechtfertigt als die endgültige Umwälzung der irdischen Zustände, sondern als Rede über jedes menschliche Wort hinaus. Die folgende Niederlage wird dann, so bitter das ist, als hinzutretendes Erkenntniselement genommen. Die meisten werden die Stelle kennen, in den Thesen wird geschildert, wie am Tag der 1830er Revolution am Abend an mehreren Stellen die Aufständischen mit ihren Gewehren die Turmuhren anschossen, um die Zeit anzuhalten. Und das nimmt Benjamin genau als Zeichen, die schauen sich selber zu. Sie wissen, wir sind jetzt im Augenblick der revolutionären Bewegung, können aber nicht den Augenblick übersteigen, sondern versuchen den Augenblick festzuhalten, damit er später in Erinnerung ist. Natürlich, die bittere Erkenntnis, dann gibt es ja nie den endgültigen Zustand der Revolution, sondern im Grunde immer nur diese Erhebung, immer nur das, woran sich andere erinnern können. In einer Radikalisierung des Linguistic Turn eröffnet sich demnach der Weg zur Sprache der geschaffenen Dinge und des Naturanteils in ihnen.